Diese Protestrabbiner aber konnten freilich nicht schwarz auf weiß bekennen, dass, wenn sie den Juden anempfahlen, Deutsche, Franzosen, Engländer und so weiter zu sein, einer der Herren drückt es ohnehin bedeutsamer und durchsichtigerweise mit »Sie nannten sich« aus, und dies vor aller Welt kundtaten, dies alles nur Schwindel sei, nur Glied in der ungeheuren Kette jener Weltbeschwindelung, welche erst dann aus der Hand gegeben werden dürfe, wenn sämtliche Wirtsvölker umschnürt, geknebelt und gelähmt der Macht des jüdischen Siegers anheimgegeben wären. Und da sie nun diese ihre wahren Ziele, an denen sie in dem fanatischen Glauben an eine in ihren heiligen Schriften so oft vorausverkündete jüdische Weltherrschaft unbeirrbar festhielten, nicht öffentlich preisgeben wollten und konnten, andererseits aber befürchten mussten, die Herzl-Nordausche Denkweise und Aktion werde ihnen die Judenschaft in verhängnisvoller Übereilung in die Sackgasse solch törichten Nationalismus fortlocken, so mussten sie lieber öffentlich Widersprüche und Unvereinbares zu bekennen scheinen, auf das ein allzu früh sehend gewordenes Ariertum ihre geheimsten Pläne nicht vorzeitig durchschaue und zunichte mache. In solchem Widerstreite wandelte sich der Zionismus derart allmählich um, dass nach außen hin und vor den Wirtsvölkern wohl das reale Ziel eines Nationalstaates aufrechterhalten wurde, im Geheimen aber die den religiösen Satzungen fernestehenden sich mit den Fanatikern und Gläubigen des großen jüdischen Zieles verständigen lernten, bis dank der heutigen Weltlage, die jene geheimen Prophezeiungen unheimlich rasch der Verwirklichung entgegenführt, jener Symbolzionismus alle Parteien vereinte, den wir heute als das wahre Wesen aller zionistischen Bestrebungen zu betrachten haben. Und wie der Katholik, wenn er sich zu Rom bekennt und von seinen Feinden als Römling bezeichnet wird, keineswegs mit solchem Bekenntnisse die Absicht bekundet, sich reisefertig zu machen, seine Koffer zu packen und nach Rom zu übersiedeln, ebenso wenig sagt der Zionist mit dieser Bezeichnung etwas anderes aus, als dass er sich zu Zion als dem Symbol der jüdischen Weltherrschaft bekenne und im Dienste dieser Idee lebe und tätig sei. So ist es denn zu erklären, dass auf dem ersten zionistischen Kongresse in Basel neben dem von Herzl und den seinen laut hinausgerufenen Realzionismus auch die geheimen Sitzungen jenes heute einzig wahren und wesenhaften Symbolzionismus abgehalten werden konnten. Ob und inwieweit Herzl und Nordau in jene geheimen Pläne mit eingeweiht waren, wagen wir nicht zu entscheiden. Anzunehmen ist indes, dass die beiden wenigstens soweit ihre in ihren Büchern veröffentlichten Schriften Einblick gewähren, diese wahren zionistischen Bewegungen ferne standen. Andererseits aber lässt der Verzweiflungsnationalismus, zu dem sich die beiden bekannten, immerhin die Möglichkeit zu, dass ihnen diese andere Lösung der in den jeweiligen Wirtsvölkern zur Weltherrschaft gelangten gesamten Judenschaft bei ihrer mangelnden Übersiedlungsbereitschaft entschieden zusagen mochte. Keineswegs aber darf man aus solcher Inkongruenz der Meinungen an der Echtheit der in dem Buche die Weisen von Zion veröffentlichten Gedanken die geringsten Zweifel hegen. Wer wie der Verfasser die sämtlichen in jenen Geheimakten geäußerten Gedanken, Ziele und Absichten aus unserem gesamten wirtschaftlichen, politischen und geistigen Leben längst ahnungsvoll herausgesehen, herausgehört und herausgelesen hat, kann mit voller Bestimmtheit dafür einstehen, dass dies echteste und unverfälschte Äußerung des die Weltherrschaft erstrebenden beweglichen Geistes seien, so echt und unverfälscht, dass ein arisches Hirn triebe antisemitische Gehässigkeit es noch so sehr zu Fälschung und Verleumdung an, niemals imstande wäre, diese Kampfweise, diese Pläne, diese Schliche und Schwindeleien überhaupt zu ersinnen. Zwar werden wir bei der Darstellung eigener politischer Tätigkeit noch Gelegenheit finden, auf dies Buch zurückzukommen, wollen aber doch gleich hier zur Beschwichtigung misstrauischer und ungläubiger deutscher Gemüter eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1889 aus der illustrierten Wiener Volkszeitung zum Abdrucke bringen, deren Inhalt sich des Öfteren mit vielen der in den Geheimnissen der Weisen von Zion gefassten Resolutionen geradezu deckt. Da nun einerseits im Jahre 1889 die Gefahr des Judentums noch so wenig erkannt war, dass eine damalige so einsichtsreiche Fälschung im Dienste noch lange nicht zu heutiger Bedeutsamkeit gelangter antisemitischer Bestrebungen völlig ausgeschlossen erscheint, da aber andererseits diese rabbinatischen, aus aller Herren Länder stammenden Ratschläge und Kniffe sich zutiefst mit jener russischen Veröffentlichung aus dem Jahre 1897 decken, so wird, wenn wir uns mit geradezu a priori die Weltziele des beweglichen Geistes vorausbestimmen kann, an der Wahrheit und dokumentarischen Gültigkeit dieser Veröffentlichungen nicht mehr zweifeln können. Die im Jahre 1889 aber zusammengestellten Kundgebungen lauten also: Wie gewinnt Israel die Macht und die Herrschaft über alle Völker der Erde, die ihm gebührt? Erstens, Shebet Ruben, Paris. Alle Fürsten und Länder Europas sind heute verschuldet. Die Börse regelt diese Schulden. Solche Geschäfte macht man aber nur mit mobilem Kapital, deshalb muss alles mobile Kapital in den Händen Israels sein. Ein guter Anfang dazu ist schon gemacht. Indem wir die Börse beherrschen, beherrschen wir das Vermögen der Staaten, deshalb muss man den Regierungen das Schuldenmachen erleichtern, um immer mehr die Staaten in unsere Hände zu bekommen. Womöglich muss das Kapital sich dafür Institute des Staates, Eisenbahnen, Einkünfte, Bergwerke, gerechtsame Domänen verpfänden lassen. Weiter ist die Börse das Mittel, das Vermögen und die Ersparnisse der kleinen Leute in die Hände der Kapitalisten zu bringen, indem man sie zum Börsenspiel verleitet. Die Zeitkäufe in Papieren sind eine glückliche Erfindung unseres Volkes, und wenn auch die Börsenleute sich betrügen untereinander, wird doch zuletzt immer zahlen die Zeche der Ungläubige. Zweitens, Shebet Simon, Rom. Der Grundbesitz wird immer das eiserne und unvermüstliche Vermögen jedes Landes sein. Es verleiht an und für sich Macht, Ansehen, Einflüsse. Der Grundbesitz muss also in die Hand Israels übergehen. Das ist leicht, wenn wir das mobile Kapital beherrschen. Das erste Bestreben Israels muss daher sein, die jetzigen Eigentümer aus dem Grundbesitz zu verdrängen. Vor allem gefährlich ist uns der große Grundbesitzer. Man muss daher das Schuldenmachen des jungen Adels in den großen Städten erleichtern. Durch den Wucher dezimieren wir die aristokratischen Vermögen und schwächen die Bedeutung der Aristokratie. Der Grundbesitz muss mobilisiert werden, indem man ihn zur kurrenten Ware macht. Je mehr wir auf die mögliche Teilung des Grundbesitzes zuwirken, desto leichter und billiger bekommen wir ihn in unsere Hände. Zu dem Zweck muss auf eine längere Zeit das Kapital den Hypotheken entzogen werden. Unter dem Vorwande, die ärmere Klasse und die Arbeit erleichtern zu wollen, müssen in Staat und Kommunen die Steuern und Lasten unbedingt auf den Grundbesitz allein gelegt werden. Ist der Grund und Boden in unseren Händen, so muss die Mühe der Pächter und Arbeiter in zehnfachen Zins für uns bringen lassen.